schon das Schatten bin. No plastic money anymore, die Banken gegen ihn. Boah, weil die Schulden kamen, war wohl in der Mann bekannt. Ey, wo ein Mann der Freund schon lieben, seit dem Paar, er war super.